Frag doch Back der Mac, seinen Track berappt, sag ich Asshole würdig. Viele MCs spielen nur wieder den billigen G, singen vom Peace, dabei kriegen sie lieber den riesigen Beef. Denn Mr. Fresh ist bekanntlich der Beste des Landes, mit etlichen Punches, zu denen der Rest nicht im Stand ist. Ihr seid im Grunde gefickt, außer mir hat niemand einen Plan. Unterm Strich hab ich euch Hunde im Griff, dieser Milan, der Green Veteran. Ich bin schöner, schneller, der Pate, der größte Held auf der Straße, Donatella Versace. Guck mal, die Rapper, sie wollen ein Beat, doch nein, nur wenn mein Digi callt. Und ich spitte sofort, Ecke, Belly, the Dawn, Ziggy Smalls. Ich war sonst nie bei so einem Feature-Song. Viel zu oft sing ich sonst ab bei Cheech und Chong. Dieser Stoff in meinem Kopf macht ein Riesenloch. Alles grün und verklebt wie Papierkorn. Underground, aber auf einer Major-Platte. Alle anderen hier im Raum finden Major-Kacke. Ich bin Bro ohne Fame oder Patte. 12 Takte spitten ohne einen Fehler machen. Jedem ist das Latte, nur ich mach mir meinen Kopf. Ich zieh schnell hier durch, Start, Stopp, Drop. All den anderen Schrott in der Tat schon gesehen. Das war's von meinem Part. Das war's mit meinem. Ich hate mehr als Sido auf, ich hasse dich. Ihr habt mich so gemacht, es ging bergab, doch ich steh wieder auf. Steig ein, so mach ich es, bis ich nicht mehr bin, geboren, um frei zu sein. Was ich auch gesagt hab, ich bereue nichts. Hol doch die Polizei, war schlechtes Vorbild. Trag meine Jordan-Kicks in den Straßen. Kids, sie erwarten, dass ich paar Rapper wegfick, sie kamen nicht mal. Bilder in meinem Kopf in den schimmerndsten Farben. Tipp mein Testament, ob ich sterb, der Himmel soll warten. Stolz, meine Mutter ist Cook, Augen auf mich, bau mir ins Blitz, verrauch mindestens jede Nacht ein Fuffi im Club. Denn wenn das alles ist, was das Leben mir bietet, kill ich mit dem miesesten Feature, dass ich Fisidus Discografilis play. Das ist 30, 11, 80. Yeah. Wenn ich komme, werden Beine schnell wackelig. Ich heiße nicht Patrick, sie nennen mich Lazar. Guck, ich will mich integrieren, doch sie peilen selbst das nicht. Mir egal, was in der heilen Welt Fakt ist. Gute Vorsätze in den meisten Fällen gab's nicht. 30, 11, 80, eine Wunderzahl. Auf den nächsten Lottoschein einfach drunter malen. Vielleicht klappt's ja, ich weiß, das wär einfach echt affig. Denn in meiner Gegend sind paar Scheine recht praktisch. Dann schwimm ich in Geld und schreib Michael Phelps ne Lastschrift. Und schick seiner Mama danach schweinische Nackt. Berlin Untergrund Rap, ich bin Mutterficker weg, Mann, dein Vater ist dein Opfer, deine Mutter ist dein Depp. Ich bin der Ballermann-Chef, ich baller dich weg. Ich mache Party auf Mallorca, Mann, mein Image ist echt. Atze, ich hab Vorfahrt, Air Berlin, Gold Card. Du machst ein auf Bronzig, aber rate mal, wer Gold hat. Uns geht es blendend, independent. Dein Album zu hören wäre zeitverschwendend. Freunde, nenn mich Gente, du kennst mich aus den Charts. Im Untergrund bin ich bekannt als Dr. Sex, Frauenarzt, yeah. Ich bin der rappende Pimp, ich hab den Sack in der Hand, wenn die Cypher beginnt, King. Bassbox Rocker, wir sorgen für Schocker. Sido und die Arzen, du Partyblocker. Money Mark, ich fühl mich super stark. ACAB, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wir geben Vollgas, der Ballermann auf Rädern. Wir schmeißen mit Konfetti und mit Federn. Der Mob im Block, wir sind alle bekloppt. Party nonstop, don't stop the rock. Mein Auto ist eine Zeitmaschine. Ich bin am Lachen, wenn ich mir dein Neid verdiene. Ihr Flaschen, guck mal da, so eine Diva. Ich sitz auf meiner Couch und rauche Shisha. Raps von Goldketten da, Raps von Goldketten hier. Ich bin voll tätowiert, hier Prol-Rap regiert. Hab die Knarre unterm Kopfkissen, lass mal ein paar Cops ficken. Und die Leichenteile den Familien per Post schicken. Ich spazier mit Dynamitgürtel durch das Justizviertel. Sackateurin ist der deutsche Steve Urkel. Ich bin unbeeindruckt von deinem Polizeischutz, was sind schon paar blaue Männchen gegen meine Streitsucht. Yeah, meine neue Uhr ist eine Rarität. Meine Feinde liegen alle in der Charité. Deutschraps Nummer 10, Kapitän, du machst große Augen wie ein Anime. Die Bitches sehen mich im Video mit Sido. Fragen, bin ich da? Ganz großes Kino, Cinema. Das Leben geht erst los, wenn du Kinder hast. Und wahre Freunde erkennst du, wenn du die Mille machst. Ich rede von einer 1 mit 6, 0 voll Idioten, die Schleim neben Scheiß, die Sex wollen, Neider, die Stress wollen, weil es läuft wie Becks, Gold, Drecks voll, drum geb ich keinen Fick, die Ex on. Der Preis für die Welt, man hasst dich. Der fleißigste Helfer hat nix. Jeder hier ist für sich, bescheiß nicht um Geld, ich klatsch dich. Der 30. 11. 80, Blut und Kass. Ich park da ein paar gefährliche Bars in meinem Apartment. Die anderen Rapper haben doch alle ne Arsch und inzwischen backen wie Cartman. Die kommen alle zu mir und sagen, bitte, bitte, bitte, Banjo, wir haben da mal eine Frage. Und ich sag, ja, als wär ich der verdammte Pate. Es ist langweilig, alles geht nur noch um Patte. Wir haben uns alle kaputt gebeitet, wann kommt deine Platte? Ich muss scharfes Züchten, ich hab keine Zeit für Stricher. Warum soll ich nach Perl tauchen und damit Schwein füttern? Diesen Dudes ging irgendwann mal der Cocker pannen. Mach künstlich auf Rockerbande und ich bekomm Bock auf Angeln. Du bist hört und den ganzen Tag auf Scheiße essen und machst dann Block über Aktivwelle wie ein kleines Äffchen. Blöde Toys fühlen sich, als wären sie ein Rapper, aber sie sind nur ein Käfer auf dem Rücken ohne Backup. Du bist gut erzogen, warum nur zu Straßenbeeten? In deinen rosaroten Träumen nachts gibt dir Karten. Bei der Geburt gab ich dem Arzt einen Tritt in die Eier und danach hab ich meine Eltern fristlos gefeuert. War nicht wie die anderen Babys auf der der Frühschichtstation. Ich lag da und spielte mit meinen Maschinenpistolen. Wurde auf der Straße groß, hatte ich damals Hunger, fraß ich irgendeinen Punker seine Ratte von der Schulter. Du stinkst, selbst Scheißhaufen weichen dir aus. Ich hab mehr Haare auf dem Kopf als die Alben verkauft. Ich bin Immigrant von der dunklen Seite des Mondes und übersetze für mein Opa im Jobcenter auf Klingonisch. Meine Frau trägt Burka von Rockaware. Ich wurde Lena Meyer-Landrut, selbst wenn sie meine Tochter wär. Asimodeo war nie ganz bei dem Ding. Trotzdem blieb die Hoffnung, er würde es weit bringen. Und er brachte es weit mit den Vieren und so. Auf ein Riesenniveau, ein Pionier irgendwo. Er rief sich nie das Geschlecht, er verdiente nicht schlecht. Doch es war nicht gerecht, denn er war nicht ganz echt. Und er musste was tun, was nur die Besten verstehen. Ja. Sonst würde er im Westen untergehen. Also, what the heck, der Name war Dreck. Also gab er das I, nahm das M und U weg. Und sagte, Gott verdomme, genau wie die Sonne. Komm ich aus dem Osten, also heißt mich willkommen. Yeah, trotz des Erfolgs, pass auf, wem du folgst. Wir sind aus einem Holz, denk dran, Papa ist stolz. Du bist der Beste jeder Siedlung, der Umgebung und ein Bro. S.I.D. und so. Damals, als ich jung war, bin ich geflogen. Hin und wieder Richtung Boden, aber mit dem Blick nach oben. Keiner war mir wichtiger als diese Sekte, weißt du noch? Keiner kann uns aufhalten, nur die Gesetze. Früher musste ich ackern, nur damit ich was zu rauchen habe. Heute geh ich raus in den Garten und zähl meine grauen Haare. Ich guck dem Gras beim Wachsen zu. Nein, ich kann jetzt nicht ans Telefon gehen, siehst du doch, ich hab zu tun. Ich mach das alles nur, weil ich in den Himmel will. Darum geb ich dem Pferd die Sporen wie ein Schimmelpilz. Ohne Yoga, aber trotzdem nur den Weg der Mitte. Alles wird ganz anders sein nach jedem Schritt. It's the Green Night Band, it's now you want candy. Camera, that's who trapping the beat. Like he from Atlanta, driving something foreign, big as a camper. With three hoes up in here, minus the Santa. Niggas make way when they hear somebody running. Duck, duck, like Kendrick, everybody jumping. Jumping out the window, everybody jumping. See, though, I'm sorry, but they had it coming. Ich geh ans Mic und alle hören mir zu, es ist Zeit für Trip. Ich steh so lange in der Booth, bis die Zeile sitzt. Eigentlich ist mir egal, was passiert. Mein Album hat so gut wie alles rasiert. 30 Schnitt, nimm die paar Scheine mit. Morgen ist die Platte weg. Wenn du nur wüsstest, wie viel ich mir in die Tasche steck. So weit entfernt davon, ein echter Star zu sein. Beim Echo kam ich letztes Jahr nicht rein. Das ist Rap. Alle sagen, es sieht schwer aus zur Zeit. Kein Problem, ich allein zieh das Schwert aus dem Stein. Du bist mein Feind, ich mach dich dem Erdboden gleich. All die Leute wollen mehr von dem Scheiß. Mo, hör die Shit. Anderes Thema, Mo. Wie weiß doch, Bruder muss. Verbrannte Räder, Homie, Treibstoff, super plus. Von 0 auf 100 in unter 5 Sekunden. Bullen können sich wundern und ich grins betrunken. Grell, laut, schön und illegal wie ein Holdcar. Fällt auf, mir egal, ich hab Vorfahrt. Bis zum Ende gut, Opfer, warum blendest du? Wenn du suchst, findest du mich hopsen wie ein Känguru. Fahr dir mal vor, schon mir noch mal ein Glas und überhol euch wieder sportlich von Bologna with love. Rogger buchen, fahr die Digga, Cheflo krach mit Absicht. Watch for the Ducati, Digga, F-Mo 88. Ich bin ein Aufreißer, Klarmacher, Playboy, Schwergewicht. Nur deine Freundin hat doch mehr gefickt als ich über Style. Guck morgens in den Spiegel rein. Meine Texte haben keinen Sinn, aber der Beat ist geil. Internet-Rapper reden irgendwas von Kilostrecken. Ich will mich fetzen, doch die Vögels wollen nur Video-Battle. Nehmt eure Masken ab und checkt mir eure Hackfressen. Und nach dem Battle will mich deine Mutter abstechen. Kinder schlagen heißt nicht gleich mit Schaden. Doch du würdest für Promo sogar Pimmels blasen. Scheiß auf jeden, ich vertrau nur meiner Faust. Mann, die 90s sind back, so dann hängst, ich bin raus. Ich bin hip hop so dankbar. Möchte was zurückgeben, komm aus dem Nix, Mann, Shutter. Nix kommt von heute auf morgen, braucht auch die Stützräder. Mikrofon, check, 1, 2, und jetzt hüpft jeder. Was ist Hip-Hop, wer ist Hip-Hop, jeder auf die seine Art. Ich bin kein Rap-Doman, breche über keinen Stab oder spreche gar von Verrat. Trotzdem frag ich mich, wo sind die Rapper, über RAM sind sie am Start. Ich bin nicht ohne Grund auf dieser Welt. Ich kann nix dafür, dass das Haltbarkeitsdatum bei mir nie verfällt. Ich sitz im MV, 11. Stock, aus dem Boxen, Lyrics, die sich in dein Kopf bringen. Ich steige aus den Fluten wie Halle Berry. Glotz mich ruhig an, denn ich bin very legendary. Das gelbe Ding, was ich verdecke, ist die Sonne. Paul hat eingeladen, ich glaub ich komme. Inmitten von Freunden und solchen, die es werden könnten. Meine Ohren wanzen, meine Augen röntgen. Mir wurde berichtet, Rappers tun verrückte Sachen. Aber wie viele Rappers kennst du, die aus einem Elefanten eine Mücke machen? Der eine von Fettes, der ohne zwei nicht komplettes. Manchmal merkst du erst, wie sehr du etwas liebst, wenn's weg ist. AIDS-EKTE, erstmal eindrehen und rauchen gehen. Hier kommt der Rapper aus dem Nebel, allen anderen raucht der Schädel. Zurück zu den Wurzeln, ein, zwei kurze, denn ich brauch den Pegel. Ich bin unbezahlbar, du billig Rapper, verkaufst dein Leben. 1 zu der 2, 3 zu der 4, wie tight aus dem Westen, meist indiziert. Image wechsel wieder mal der Zeit voraus und unerreicht. Hater sind nur Luft für mich, ich hör euch nicht. Stummer Schrei, ich geh meinen Weg, er ist steinig. Du sagst, er ist peinlich, willst aber heimlich. So sein wie ich, sein wie wir. Ach, das macht nichts. Sido und B-Tight, Blutsbrüder seit 30, 11, 80.